Es gibt Hinweise dafür, dass dieses Mädchen eben da innerhalb vom Vatikan von bei irgendwelchen Orgien missbraucht wurde und dann beiseite geschafft. Desde Andalucía saludamos con mucho cariño a todos los oyentes de Nueva Slang de Radio Contrabanda. Guten Morgen. Es ist der 9. Juni 2012. Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Niemandsland. Willkommen. Es gibt wie immer zwei Stunden Politik, Geschichte, Kultur, Unterhaltung und jede Menge Musik. Hier auf Contrabanda FM 91.4, der unabhängigste Sender in der Stadt. Niemandsland ist gedacht für Leute hier in Barcelona, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jaskert. Wir sind ein freies Kommunikationsmedium, wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe und wir mischen die Sprachen. Heute unter anderem auf dem Programm ein kleiner Bericht aus dem geplünderten Irak, die irakische Ölindustrie. Wohin fließt eigentlich der Reichtum dieser Industrie nach dem Militärschlag, der Invasion und der Besetzung durch Bushs Truppen? Dann ein Bericht zum Thema Finanzspekulation, wie immer schon ein Klassiker hier im Niemandsland. Dann ein Bericht über Bomben auf einer Hochzeit in Afghanistan, mal wieder. Und auch Informationen über unschuldig angeklagte junge Leute in Bilbao. In diesem Fall trifft es zwei deutsche Aktivisten, die zusammengeschlagen, eingesperrt und vor Gericht gezerrt wurden. Unschuldig. Menschenrechtsverletzungen in Europa, Menschenrechtsverletzungen in Spanien. Dann so gegen eins, den als Katastrophenblock genannten Nachrichtenblock mit aktuellen Sachen, mit Informationen vom Tage und natürlich mit Hintergründen. Dann ab ungefähr 20 nach 10 unser Analyst Werner, der wird dann hier auftauchen und seine Analysen und Einschätzungen zur aktuellen politischen Lage geben, auf den Finanzmärkten und auf den Plätzen und Straßen unserer Städte und Dörfer. Auch ein bisschen Klamauk wird heute dabei sein. Zum Thema Fußball wird es auch ein paar Beiträge geben. Immer bei diesen Großereignissen wie Fußball-WM oder Europameisterschaft der Nationalmannschaften versuchen wir auch immer ein paar fußballerische Hintergründe aufzuzeigen und ein bisschen Stimmung zu machen. Falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Von diesem wunderbaren, herrlichen Album Dichter am Ball. Dichter natürlich im doppelten Sinne. Da sind 50 neue Fußballgedichte vereint. Unter anderem von Ulrike Dresner, Peter Esterhazy, Robert Gernhardt nicht vergessen, Günter Grass ist dabei, Ulla Hahn, Ursula Krechel, Urs Wittmer und viele, viele, viele andere mehr. Ein Gedicht zum Thema Fußball. Viel Spaß. Ursula Krechel. kleine Geschichte eines populären Ballspiels. 1. Als der Fußball erfunden wurde, war der Tennisball noch sehr klein. 2. Als der Fußball erfunden wurde, hatte er gleich 11 Jünger, Gegner ebenso. 3. Als der Fußball erfunden wurde, zog man mächtig vom Leder. 4. Als der Fußball erfunden wurde, baute man ihm keine Hütten und Paläste. 5. Ein Stadion genügte. Freier Platz, Hinterhof, Rasen oder Nichtrasen war zweckdienlich. 6. Als der Fußball rund erfunden war, vormals eine mit weichem Leder bezogene Ochsenblase. 7. Gedachte man der Stangen und Latten, die er irrtümlich traf, wenn er das Tor verfehlte. 8. Als der Fußball erfunden wurde, da wurde gejubelt, was das Zeug hielt. 9. Als der Fußball erfunden wurde, schmolz ein Schneeball in der hohlen Hand. 10. Auch Ausschreitungen, zuweilen heftig, werden aus Fußballbegeisterung begangen. 11. Lärmen und Biertrinken folgen auf dem Fuß. Siehe auch Fußbad, Fußbekleidung, Fußpilz. Niemandsland, 91.4 FM. Heute werde ich vom Winde verwehte Fernsehen sehen und mir die Turnschuhe binden, um mit dem Fahrrad vom Nachbarn runter zum Hafen. Und neugeboren in der Sonne stehen und geil sein. Wirklich überhaupt gar nichts. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Was muss ich? Gar nichts. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Denn heute werde ich vom Winde verweht im Fernsehen sehen und mir die Turnschuhe binden und mit dem Fahrrad vom Nachbarn zum Hafen. Ja, und neugeboren in der Sonne stehen und geil sein auf ein Erdbeereis. Oh, bevor es dir nicht jemand sagt, deine Reaktion sind ungelebte Explosionen. Du rechnest doch ständig mit Krieg. Geschlafen hat. Die Aktion, die du da abgezogen hast, war nicht sehr nett. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Gar nichts. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Was muss ich? Gar nichts. Ich muss einfach wirklich, wirklich überhaupt gar nichts. Ich muss wirklich überhaupt gar nichts. Wunderschönes Thema. die Sängerin Käthe, übrigens entdeckt im berühmten TV Noir. Das TV Noir ist ein Fernsehprogramm nur für Liedermacher. TV Noir sendet in Schwarz-Weiß. Man nennt es auch das Wohnzimmer der Songwriter. Einmal im Monat führt ein Moderator im Heimathafen Neukölln durch eine Art Musiktalkshow. Und aus dieser Musiktalkshow gingen ziemlich viele Talente hervor. Zum Beispiel Gisbert von Kniephausen, hier vorgestellt. Dann die wunderbare Ellen Collin. Und jetzt auch Käthe. Bleiben wir dicht am Ball, dichter am Ball. Robert Bernhard. F.W. Bernstein. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was ist das Fußballspiel? Was Wunderbares. Vom Anpfiff an bis in die Nachspielzeit nur Glück und Glanz und Widerwärtigkeit und zum Verzweifeln ist es und so war es. Auswechselspieler auf der Aschenbahn, sie traben aus dem Rasen, schlagen Flammen, im Stadion bricht gleich ein Tor zusammen, der Lautsprecher sagt das Weltende an und ein Gesang torloser Höllenpein. Ein Spieler zögert mit der Ballabgabe, es schreit sein Knie, als ob es Schmerzen habe, der Schiedsrichter befiehlt ihm still zu sein. Ein Weltenrichter pfeift. Wie ist das ausgegangen? Wach auf, o Mensch, grad hat es angefangen. War natürlich nicht Robert Gernhardt, Entschuldigung, das war F.W. Bernstein, aber die zwei waren befreundet und haben zusammen dieses berühmte Team Bernstein-Wächter-Gernhardt gebildet und da hatte ich mich vertan. Bekannt auch durch die Satirezeitschrift Pardon. Ja, Fußball-Europameisterschaft. Gestern ging's los mit dem Auftaktspiel Polen gegen Griechenland 1-1 und Russland gegen die Tschechische Republik 4-1. Heute müssen Löws Jungs ran gegen Portugal. Und wir sagen hier vom Niemandsland aus, Sepp Herberger zitierend, der Ball ist rund. Dann Gyula Lorand. Wäre der Ball nicht rund, wäre er ein Würfel. Und dem Ganzen die Krone aufgesetzt hat der Schriftsteller Peter Handke. Der hat gesagt, wie alles, was rund ist, ist auch der Fußball ein Sinnbild für das Ungewisse, für das Glück und die Zukunft. nicht und wir sind wahre Liebe. Wenn wir uns wirklich beschenken, können wir uns nicht verrenken. Wir brauchen keine Filmrolle zu spielen, die nicht zu uns passt, sondern die, die in uns steckt. Ich brauche nicht zu sprechen, damit meine Worte in deinem Drehbuch stehen. Du kannst mich berühren, ohne irgendeine Bewegung tun zu müssen. Alles, was uns wehtut, sind Missverständnisse. Du bist doch ohne mich, was du mit mir bist. Dankeschön. Käthe, Liedermacherin Käthe. Ingrid Fichtner, Welttheater. Ein Platt, anmutige Konturen. Weiß über das Grün, die Linien streng abgemessen und gezogen. Die Richter kommen später. Gesetzt. Die Pfosten, Latten, die Netze gespannt und von oben Stimmen. Hinter den Kulissen die Personen, Torwart, Vorstopper, Verteidiger, Innen-, Außenstürmer, Meister für das Mittelfeld. In Händen, Schienbein, Knöchelschutz, im Schuh das Lederfutter, Hinterkappen, Schaumstoffzungen, Schnürsenkel und das Spielfeld zwischen Licht und Nächten, Luft und Flut umspült des Universums Werkstatt, Kampfplatz für Kaiser, Könige, Narren in den Rängen, um die Tore Raum in ewigen Wandlungen Wunder, wie sie die Himmel noch nicht kennen. Und den Gestirnen kühn entrungen, Anpfiff, Kurzpass, Dribbling, Einwurf, Fallrückzieher, Kopfball, Freistoß, Eckball, Faustabwehr. Und nach kürzester Berührung am Innenrist ist alles Menschenleben Spiel, ein Toben, ein Rasen, die Welt, ein Taumel, der Ball. Und du den Hund, der drüben in der Sonne. Annette aus dem Heimathafen Neukölln. TV Noir. Der Fernsehsender für Liedermacher in Berlin. Bleiben wir beim Thema Fußball auch. Wir hatten ja jetzt ein paar Gedichte gehört aus dem Werk Dichter am Ball. Dicht am Ball und Dichter am Ball. Ein Torwart muss Ruhe ausstrahlen. Er muss nur aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Dieser berühmte Satz stammt von Sepp Maier, dem legendären Torwart von Bayern München und der deutschen Nationalelf aus den 70er Jahren. Sepp die Krake Maier. Nicht einschlafen. Übrigens dieses wunderschöne Saxophon bzw. Posaune und Gitarrenstück stammt von Herrn Till Brönner und Pat Metheny. Das Stück heißt Diabolo. Eine Live-Aufnahme. Janko Nefke, Sonntage in der Schlafschachtelsiedlung, zu Zeiten Uwe Seelers. Diese um den Betonkirchturm bimmelnden Sonntage. Sonntage aus Langeweile und Mehlschwitze. Diese Bienenstichsonntage, Sonntage mit Witwe, Kinderschreck, Hausmeister, Kriegsinvalide. Diese Isetta- und Volkswagen-Sonntage in der Schlafschachtelsiedlung im Kiefernwald, wo wir beim Spielen vergessene Bomben entdeckten, mit im Radio schmetternden Fußballreportern, als melden sie deutsche Erfolge im Osten, Schuss um Schuss, sich verringernde Schande. Diese Waldmeister-Sonntage, Brennnessel-Sonntage, diese Sonntage, wenn wir zum Sportplatz am Bach flohen, wo wir kickten und dribbelten um unser Leben, Tor um Tor, kleiner werdendes Grauen, mit begehrten Verletzungen heimhumpelnd zu Witwe, Kinderschreck, Hausmeister, Kriegsinvalide, an diesen Gespenster- und Fledermaus-Sonntagen in der Schlafschachtelsiedlung im Kiefernwald mit seinen im Sandboden schlummernden Bomben. Mal am Bee und die Family freuen sich, mich am Kingston Airport zu empfangen. Ob davon geträumt, auch jetzt nach langem Warten wurde es wahr. Ich flieg nach Jamaika mit der Air Canada. Die anderen sind schon da und bei mir ist nach der Passkontrolle alles da. Ich sag dir, oh, ich bin verliebt, also widme ich dieses Lied meiner Perle. Hey, oh, ich bin verliebt, also widme ich dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich wie sie. dem AP machen wir uns auf den Weg durch die Hauptstadt in Richtung Robins Bay. Während einer von der Masse fein ins Blitz dreht, kann ich immer noch nicht glauben, dass ich hier stehe. Im Geburtsort von Bob Marley oder einem großen Mann wie Markus Garvey trink ich Coco-Juice und probier Sugarcane. Und ich finde es so wunderschön. Oh, ich bin verliebt, also widme ich dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich, bis ich die Kiki. Oh, ich bin verliebt, also widme ich dieses Lied meiner Perle in der Karibik. Keiner macht mich so glücklich, wie sie. Du machst mich glücklich und es betrübt mich, dich nicht sehen zu können, doch müsste ich illegale Sachen machen, um dich zu sehen. Also warte dich und weißt, du kannst verstehen, dass es nicht leicht ist, wo ich herkomm. Die Rassas nennen es nicht umsonst Babylon. Doch immer wenn das Kippen in meinem Bauch kommt, weiß ich, wo ich mich schon weiß dann. Oh, oh, ich bin verliebt, also bist mich die. Heute hat mir das Glück gefehlt. Und dann kam auch noch das Pech hinzu. Jürgen Wegmann, Mittelstürmer. Guten Morgen, Werner. Guten Morgen. Mal gucken, heute geht's los für die deutsche Elf, für Jogi Löws, Leute. Wer hat ihn vergessen, diesen Song Gimme Hope Joachim statt Gimme Dope Joanna? Was gibt's Neues, Werner? Erzähl mal. Aber zum Fußball kann ich nicht viel sagen, weil das eigentlich, was da jetzt gestern begonnen hat, diese Europameisterschaft oder wie man sagt, das interessiert mich nicht so sehr. Also für mich ist Fußball ungefähr ein Synonym für Barca. Also ich muss also und jetzt, Qatar Foundation. Fußball. Ich muss jetzt noch 2 Monate warten bis zum Gamper-Turnier, bis die Liga wieder losgeht. Aber ich werde mir natürlich trotzdem ab und zu ein Spiel angucken. Und heute spielen die Deutschen gegen Portugal. Gegen die Menschmaschine Ronaldo. Da habe ich natürlich das genau dieses Problem. Die Menschmaschine. Im Grunde bin ich immer dafür, dass Deutschland verliert, aber heute ausnahmsweise mal bin ich dafür, dass Portugal verliert, weil da eben dieser hässliche, dumme Cristiano Ronaldo spielt. Ne? Aber das nächste Spiel sollen die Deutschen dann wieder verlieren. Und was hast du sonst noch so auf dem Herzen, Werner? An Oma, heute mitgebracht hier fürs Niemandsland. Also für mich ist das eines der wichtigsten Themen natürlich, ist auf der einen Seite, was von oben passiert, ja, mit dieser Rettung oder Intervention jetzt von Spanien, was offenbar heute Nachmittag beschlossen werden soll. Und von unten her, von der Widerstandsseite, haben wir jetzt eine neue Speerspitze als Speerspitze des Widerstands. Und das sind jetzt nicht mehr 15 Emme und auch nicht die Leute, die von Philipp Putsch als Stadtguerilla bezeichnet werden. Auf einmal sind es Bergleute, ganz normale Arbeiter, die schon tagelang ein Remi-Demi machen und auf die Straße gehen, die Straßen blockieren, die Schienen, den Schienenverkehr lahmlegen, die sich also militant gegen die Bereitschaftspolizei jeden Tag mit denen sich kloppen und mal sehen, was da passiert. In Asturien und Leon haben jetzt die Gewerkschaften Generalstreik ausgerufen für den 18., glaube ich. Und mal sehen, wahrscheinlich halten die das durch. Die müssen ja, ne? So, sonst die, haben die keine Zukunft mehr. Ihnen wurden Subventionen gekürzt, beziehungsweise sollen gekürzt werden, soweit ich da richtig informiert bin. 60% der Subventionen für den Kohlebergbau sollen weggenommen werden. Und das bedeutet das aus für auch für die gleiche Anzahl von Kumpels, 60% mindestens, die dann eben ihre Jobs verlieren. Jobs verlieren heißt in diesem Fall alles verlieren, ihre Existenzgrundlagen. Weil Ersatzjobs wird es für diese Leute garantiert nicht geben, so wie im Moment die wirtschaftlichen Verhältnisse hier in Spanien sind. Das Land befindet sich in einer Abwärtsspirale ohne Beispiel in der Geschichte. Wahrscheinlich hat es sowas noch nie gegeben. Und wie gesagt, jetzt diese ganze Geschichte mit dem Rettungsschirm, die Milliardenlöcher, das Milliardenloch wird immer größer, es klafft immer weiter auf. Jetzt sind sie schon bei 80 Milliarden gelandet. Und wollen jetzt natürlich, die stolzen Spanier wollen jetzt natürlich nicht zu Kreuze kriechen und bitte, bitte gebt uns den Rettungsschirm, sondern man will das praktisch so hinstellen, als, tja, als würde man gnadenvoll, huldvoll dann doch der Bank, der Europäischen Zentralbank erlauben, diesen Rettungsschirm aufzuspannen. So ungefähr ist die Mentalität hier auch von diesen Neofrankisten, die so tun, als wären sie auf niemanden angewiesen. Dass ihre eigenen Leute das Geld verzockt, verfuscht, veruntreut und einfach in den Bach gesetzt haben, die öffentlichen Milliarden, davon spricht im Moment keiner. Untersuchungskommissionen zu dieser Affäre, zu diesem unglaublichen Geldraub, werden abgeschmettert, die werden blockiert, das Ganze soll nicht untersucht werden und strafrechtliche Konsequenzen, eben wegen Diebstahl, Hinterziehung, Veruntreuung und was da alles mitspielt, soll es auch keine geben, eben weil es kein funktionierendes Justizsystem in diesem Land gibt, das diese Financial Crime Verbrechen überhaupt erstmal untersucht bzw. unter Anklage stellt. Ein strukturelles Problem eines autoritären Staates. Hören wir mal kurz rein, was hier gesagt wird. Die Top-Meldung, wie du gerade gesagt hast, ist natürlich der Rettungsschirm für Spanien. Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Mögliche Finanzhilfen für Spanien. Der Internationale Währungsfonds geht davon aus, dass die Banken des Landes mindestens 40 Milliarden Euro zusätzlich benötigen. Um den Betrag aufzubringen, könnte die spanische Regierung noch an diesem Wochenende Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm beantragen. UN-Beobachter untersucht. Ja, das war die Top-Meldung. Eben Hilfen aus dem Rettungsschirm. Interessant ist, wenn so eine Meldung kommt, werden immer diese Gebäude gezeigt, diese spiegelverglasten Paläste in den Finanzzentren. Es werden nie die Gesichter der Bankiers gezeigt, diese Leute, die eben dafür verantwortlich sind, dass dieses Geld fehlt, sondern man zeigt diese anonymen Glaspaläste, die dann immer so in der Sonne spiegeln mit diesen Chromscheiben. Das ist schon interessant, wie die Ideologie da auch in die Bilderflut mit hineinreicht. Und eben alles wird verspiegelt, verglast und hihi, man sieht nichts. Wenn du reinguckst, siehst du wahrscheinlich nur dein eigenes Gesicht, beziehungsweise die Wolken. So ist das. Ja, jetzt zu dieser Geschichte da. Jetzt sieht es also aus, wie wenn also dann tatsächlich heute Nachmittag grünes Licht gegeben wird, dafür, was sowohl Zapatero wie auch Rajoy monatelang abgestritten haben, die tausendmal versichert haben, dass die spanischen Banken gesund sei. Wir haben einmaliges Bankensystem hier in Spanien und jetzt ist es also so klar, dass sie wieder mal gelogen haben. Und die Frage ist jetzt nur, offenbar ist der Trick jetzt, weil natürlich kein Land gerne um dann nachsucht darum interveniert zu werden, so wie das in Griechenland und Portugal und Irland passiert ist, dann wird es jetzt verkauft als Intervention der Europäischen Zentralbank bzw. der Union Europäer, die jetzt diese Kredite, diese Spritze für die Banken nicht der spanischen Regierung geben sollen, und die gibt es dann an die Banken weiter, weil die spanische Regierung das Geld natürlich auch hat, müsste sie wieder Schulden aufnehmen, um das finanzieren zu können, und deshalb soll das jetzt an der spanischen Regierung vorbei direkt über die Zentralbank an die spanischen Banken gehen. Und die Frage, was hast du vorher gesagt, 40 Milliarden oder sowas? 40 bis 80, sagt man. Ja. Das ist natürlich ein Hammer, wenn die noch nicht mal wissen, wie viel Geld die da angeben müssen. Da kann 40 sich bis jeder, 80, da kann man schon mal das Doppelte draufschlagen oder das Dreifache. Da kann sich jeder jetzt aussuchen, ja, wie hoch die Zahl ist. Entschuldige, Werner, und das ist die Summe, die sie zugeben. Ne? Diese im Moment zugeben. Diese 40 Milliarden, ja, wurde so genannt vom Internationalen Währungsfonds, dann zum Beispiel die Partido Popular Europea, also diese ganzen Rechtskonservativen, die im Europäischen Parlament sitzen aus allen möglichen Ländern, die sagen zum Beispiel 100 Milliarden, dann ist dieser Rubini da, dieser auf der einen Seite Wirtschaftswissenschaftler, der zu den ganz, ganz wenigen gehört haben, wie die Krise, diese jetzt angefangen hat, 2007, 2008, der die vorausgesagt hat. Insofern könnte man mal annehmen, der blickt ein bisschen mehr durch als andere. Und auf der anderen Seite ist der selber aber einer der größten Spekulanten. Und der spricht also von 200 Milliarden. So kann jeder gerade nach frei nach Schnauze, was ihm ein bisschen gefällt, kann er sich da rausgreifen. Und was sind auch ein paar Milliarden mehr oder weniger, Werner? Ja, seien wir mal ehrlich, genau. Was sind 100 Milliarden mehr oder weniger? Das ist doch nichts. Das sind doch Krümel am Tisch der Spekulanten. Wird sowieso alles gedruckt jetzt mit der Maschine. Der Rajoy selber, er hält sich natürlich auch raus, ja. Er will sich auch nicht festlegen, hat dann jetzt zwei externe Unternehmensberater beauftragt. Die sollen jetzt feststellen, wie groß das Loch ist, zum Beispiel bei Bankia. Und also eine amerikanische Oliver Wyman, glaube ich, und eine deutsche Roland Berger, diese kenne ich auch noch vom Goethe-Institut, die wurden da auch mal rangeholt. Und die amerikanische Unternehmensberatung, die hat vor kurzem, vor anderthalb Jahren in Irland gearbeitet. Und hat da auch den irischen Banken noch bescheinigt. Hat er auch schon nicht alles gefunden. Bescheinigt den irischen Banken, dass alles okay ist. Ne? Und was passiert dann? Drei Monate später mussten die interveniert werden und nationalisiert werden vom irischen Staat. Also diese Leute werden jetzt beauftragt, herauszufinden, wie groß eigentlich das Loch ist bei Bankia. Ne? Die letzten Ziffern, die gehandelt werden, nur bei Bankia 19 Milliarden, aber dann kommen nochmal 9 Milliarden dazu bei Caixa Catalunya, bei Caixa Nova Caixa in Galicia, und da sprudelt es eben so weiter. Und man rechnen wir auch mal nur die Milliardenabfindungen und Boni zusammen, die diese Herrschaften sich selber in die Tasche stecken. Da kommen auch bestimmt 50 bis 100 Millionen mindestens zusammen, wenn nicht sogar eine halbe Milliarde, wer weiß. Die erklären ja auch nicht alles, was sie sich da aus den Kassen nehmen und auch vom Geldfluss, von den Geldströmen abzweigen, was da alles so verschwindet. Eben auch unter dem Gesichtspunkt, dass es doppelte Buchführung gibt, dass Steuerparadiese im Spiel sind, dass gefälschte Konten da sind, dass gefälschte Vorgänge auch heute sehr leicht zu machen sind. Wer da seine Nase richtig reinsteckt, meine Herrschaften. Jetzt wird natürlich rumgetönt und intern gibt man zu, dass Bankia, dass das ein großer Fehler war, diese Gruppe überhaupt zu gründen und zusammenzufassen, Bankaja und Caja Madrid. und noch ein paar andere. Aber das haben wir ja schon öfter gesagt. Ne? Es ist unverständlich, wie eigentlich aus vielen kleinen Häufchen Scheiße wirklich was Genießbares rauskommen soll, wenn man diese Häufchen zusammentut zu einem. Ne? Und vielleicht kann man einwenden, Werner, für die Clique, die das damals durchgeführt hat, für diese Clique hat sich das natürlich gelohnt. Die haben sich ihre Millionen da schon rausgeholt. Ja. Wenn man sich jetzt fragt, wozu war das gut, man hätte das nicht tun sollen. Diese Leute, die lachen sich ins Fäustchen, die sagen, wir haben unsere 30, 80, 500 Millionen sicher irgendwo auf Konten geparkt. Für uns hat sich das schon gelohnt. Edge. Eine andere Fusion, die jetzt bevorsteht, auch wieder Sparkassen, ist dann zum Beispiel Ibercaja und Liberbank und Caja Tres und so. Und der Präsident von Ibercaja, der heißt, man höre und staune, Amado Franco. Der geliebte Diktator. Ja, geliebter Franco. Geliebter und Diktator. Jetzt kann man sich natürlich, was geht einem da so durch den Kopf? Dann geht man zurück in die Geschichte, wo der geboren wurde, dieser Typ, in einer Familie, wo der Vater also Franco hieß und der hat dann überlegt, welchen Namen gebe ich jetzt meinem Sohn? Hans Anton Franco, nee, Adolfo. Geliebter Franco. Also der ist heute Vorsitzender von der Ibercaja und der ist auch einer von denen, ne? Der sagt also, Bankia no tenía que haber nacido, Bankia hätte nicht geboren werden sollen. Ne? Aber er macht das jetzt auch, so eine Fusion da und sagt dann noch, ja, der positive Effekt dabei, wir müssen dann sparen Kosten, ne? Synergieeffekte, dann werden Filialen geschlossen und leider werden wir dann auch Leute entlassen müssen. Aber was willst du machen, ne? A bodas tocan y a bodas hemos ido, sagt er dann. Ne? Also übersetzt, zur Hochzeit wird aufgespielt und da sind wir dann eben hingegangen. Ne? Solche Leute, von denen hängen wir ab. Ja, solche Witzfiguren, von denen hängt das Schicksal von Millionen, von vielen, vielen Millionen Menschen. Aber es ist nicht zu fassen, meine Damen und Herren, was wir fordern hier von Niemandsland aus, ist eine absolute Demokratisierung des Finanzsystems, eine Demokratisierung des Wirtschaftssystems und eine Demokratisierung der Politik. Diese Diktatur muss beendet werden, dieses autoritäre Regime, das uns von oben aus irgendwelchen Chefetagen die neuesten Kürzungen diktiert. Diese Leute müssen wirklich mit Kriminalbrigaden festgenommen und verurteilt werden. Das ist unsere Forderung hier im Niemandsland. Finanzverbrechen sollen auch laut Strafgesetzbuch wirklich verfolgt werden. Das sind Delikte. Und wenn ein Justizsystem diese Verbrechen nicht verfolgt, Diebstahl, Veruntreuung, Verschwendung von Steuermillionen von öffentlichen Geldern, dann funktioniert dieses Justizsystem nicht und die Leute müssen sich etwas ausdenken, um dieses eine neue Justiz zu bringen. Vielleicht ein paar Zahlen zum Thema Spanien, weil das Land ist wirklich in einer unglaublichen Abwärtsspirale. Die Schuldenkrise ist unglaublich. Das Misstrauen heißt es immer der Investoren. Mein Gott, das Misstrauen der Investoren heißt es offiziell, erschwert es dem Land enorm, sich auf den Kapitalmärkten frisches Geld zu leihen. Haha. Seit langem wird deshalb über einen Antrag, wie gesagt, auf diesen Rettungsschirm beschlossen. Ein paar Daten. Das Staatsdefizit ist 2011 bei minus 8,5%. Das ist gar nicht mal so dramatisch. Aber der Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt bei 68,5% ungefähr. Wirtschaftswachstum gibt es so gut wie nicht. Das liegt zwischen minus 0,1 und 0,7. Das ist noch nicht ganz klar. Inflationsrate liegt im Moment bei 2%. Arbeitslosenquote liegt bei 23,5% offiziell, geschätzt jetzt Augenblick, April 2012 schon bei 24,3, bei 25%. Schlimm ist die Jugendarbeitslosigkeit, die liegt bei weit über 50%. Und was auch ein grausames Faktum ist, das ist die armutsgefährdete Bevölkerung. Das ist der Anteil der Bevölkerung, die über weniger als 60% des nationalen Durchschnittseinkommens verfügt. Das sind schon über 25%. Das ist schon ein Viertel der Bevölkerung in diesem Land sind praktisch arm. Das ist ein unglaubliches Faktum. Gestern kommt hier aus Katalonien die Meldung, dass jetzt in den Schulen, die meisten Kinder, die tun ja Mittagessen in der Schule, da, dass jetzt schon zwischen 15-20% der Eltern ihre Kinder nicht mehr zum Mittagessen dahin schicken können, weil das im Durchschnitt 150 Euro sind pro Kind und dass die jetzt, die Eltern dann ihren Kindern morgens in dieser Tupperware dann irgendwas einpacken, was sie dann da essen sollen in der Schule. Und was natürlich jetzt auch wieder Probleme bringt, weil die Schulen sind nicht darauf eingerichtet. Die haben dann keine Mikrowellen, wo sie es warm machen können, keine Kühlschränke, wo sie es die ersten Stunden aufbewahren können. Dann bräuchten sie noch, wenn die nicht mehr im gemeinsamen Esssaal essen, Monitores und noch mehr. Das Geld ist natürlich auch nicht da. Und es gibt inzwischen nach einem Bericht von UNICEF in Spanien 2,2 Millionen Minderjährige unter der Arbeitsgrenze, Armutsgrenze. Und eine katalanische Organisation, die also sich damit befasst, die Situation der Kinder zu kontrollieren, sagen wir mal, zu beobachten, die sagen, es gibt jetzt schon 4,4% Kinder, die unterernährt sind oder schlecht ernährt sind. Wir müssen verhindern, dass das weitergeführt wird. Praktisch, dass Hunger auftaucht in einem Land, in dem jetzt Las Vegas versucht hat, seine Mafia-Basis zu installieren, was leider zu lange diskutiert wurde, ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Jetzt hat sich dieser Mafia-Boss zurückgezogen mit seinen ganzen Milliarden. Du hast das gehört. Eurovegas soll angeblich im Moment nicht nach Spanien kommen. Da hätte man den Kindern doch tolle Jobs geben können, als Croupiers, als Chipschleuderer, als Türsteher, als Liftboys in den Kloaken dieses Casino-Kapitalismus, hätte man diesen Kindern noch tolle Jobs geben können. Kleiner Zynismus. Meine Damen und Herren, wir sind zynisch, weil wir zornig sind. Zynisch und zornig. Wir sind sauer, wir sind empört, wir sind mehr als empört und wir sind der Meinung, so kann es einfach nicht weitergehen.

Ich glaube, es ist auch in YouTube. Du guckst in YouTube unter Charlie Chaplin Rede, der große Diktator, da findest du schon alles, was wichtig ist. Gut, vielleicht ein Lied noch bis zu den Katastrophen bzw. Nachrichten. Oder hast du noch was, was du einwenden möchtest zum Thema der große Diktator? Heute haben wir ja keinen einzelnen Diktator, wir haben ja diese Gesamtdiktatoren. Eine Diktatur ohne konkreten Diktator. Ja. Das ist erschwert die Sache irgendwie. Ne? Das verteilt sich dann unter diesen Politikern, wo die Korruption immer noch zunimmt. Ne? Auch wie man jetzt gesehen hat bei Herrn Diva, bei der Justiz, ne? Hier in Katalonien der neue Fall Crespo. Wo dann also Geld unterschlagen und abgesahnt wurde, das dann teilweise wieder an CiU, an die katalanische nationalistische Partei, weitergeleitet wurde. Und so geht's grad weiter. Ne? Also man muss sich wirklich fragen, sind denn alle, sind wir alle verrückt geworden? Ne? Die größten Verschwender, ne? Die größten korrupten Säue, die in Saus und Braus leben, die nicht nur die Reichen und die Superreichen, sondern auch ihre Befehlsempfänger, ne? Die Politiker, Rajoy, Cospedal, González, Aznar mit ihren Beraterverträgen bei Energiegesellschaften, alle die erzählen uns, dass wir alle über unsere Verhältnisse gelebt haben und sparen müssen oder ähnliche Geschichte. Ne? Die schlimmsten Sexualverbrecher, ne? Die katholische Kirche, die Pfaffen, die Päderasten, jetzt der neue Skandal im Vatikan, wo vor einigen Jahren die Mädchen verschwunden, die, ne? Die Tochter von einem Angestellten vom Vatikan, verschwunden schon vor einigen Jahren, großer Skandal, die Leiche wurde nicht gefunden und jetzt kam vor kurzem ein Anruf, ein anonymer Anruf, wenn man herausfinden wolle, was mit dem Mädchen passiert ist, glaube ich 15 oder 16 Jahre alt war die, dann soll man nachgucken. Unterm Altar oder was? Nein, im Grab von einem Mafiosi, der ermordet wurde. Aha. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht und in seinem Grab, also in seinem Sarg, wurde dann irgendwie nochmal eine Schachtel oder was gefunden. Und da sind sie jetzt dabei zu untersuchen, ob das die Reste von diesem Mädchen sind. Interessant ist, wo ist dieser ermordete Mafioso begraben? Auf dem Gelände, wo sonst nur Kardinale begraben sind. Und also unglaublich. Es gibt Hinweise dafür, dass dieses Mädchen eben da innerhalb vom Vatikan von bei irgendwelchen Orgien missbraucht wurde und dann beiseite geschafft wurde. Also nur will ich sagen, ne, diese Leute, die erzählen uns etwas über Moral, ne? Und dass alles daher kommt, dass es keine Ethik mehr gibt und keine ewigen Werte mehr und so. Und was eigentlich verwundert ist, dass es immer noch leider sehr viele Leute gibt, die hören überhaupt noch zu, wenn einer von denen das Maul aufmacht. Ne? Staunen da, ja, was sagt der denn jetzt wieder? Wo wir doch inzwischen Bescheid wissen, wie diese Mafien und dieses System funktioniert. Ne? Und dass man den Leuten überhaupt noch zuhört. Wir müssten denen doch sofort, wenn sie den Mund aufmachen, aufs Maul hauen. Das ist doch. Naja, Werner, diese Leute sitzen natürlich auch an den Hebeln, die Mikrofone und die Kameras der Welt in Gang setzen. Diese Leute sitzen natürlich in den Medien, beziehungsweise diese Leute sind die Massenmedien. Und das darf man auch nicht vergessen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Thank you. Kontrabande. Also. Hola, hola. Ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Es ist Samstag, der 9. Juni 2012. Willkommen zu den gemischten Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Die erste Nachricht kommt aus Bilbao. Es geht um einen Prozess gegen zwei deutsche Aktivisten im baskischen Bilbao. Gegen diese Leute soll ein Exempel statuiert werden. Am Mittwoch fand in der baskischen Metropole Bilbao ein Prozess gegen die zwei deutschen Aktivisten Florian W. und Raphael H. statt. Nach der auf Betreiben eines Bauunternehmens durchgeführten Räumung des Kulturzentrums Kukuza am 21. September 2011 waren die Aktivisten von Zivilpolizisten festgenommen, brutal zusammengeschlagen und 9 Tage lang in Untersuchungshaft festgehalten worden. Nachdem Polizeibeamte bei der Erstürmung des seit 13 Jahren besetzten Kukuza mehrere Menschen mit Gummigeschossen zum Teil schwer verletzten, kam es zu tagelangen Protesten. Vorgeworfen wird den Aktivisten, dass sie im Rahmen der Proteste Müllcontainer angezündet hätten. Die Staatsanwaltschaft forderte 3,5 Jahre Haft wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung. Diese Verhältnisse muss man sich einmal vor Augen führen. Offensichtlich handelt es sich bei dem Vorgehen gegen die beiden jungen Männer um den gezielten Versuch der Kriminalisierung von internationaler Solidarität. Die Vorwürfe sind haltlos. Bereits durch die Art der Festnahme und die Untersuchungshaft wurden die Aktivisten diskriminiert. Es sollte ein abschreckendes Exempel statuiert werden. Das erklärte Carlos Alonso, der Anwalt der beiden. Ihnen werden Taten zugeschrieben, die faktisch nicht begangen wurden. So sagte ein Beamter der Stadtverwaltung von Bilbao im Rahmen der Verhandlungen aus, dass die Feuerwehr zur Zeit des Tatvorwurfs keine brennenden Müllcontainer registriert hatte. Die Aktivisten hatten die Telefonnummer eines Rechtsanwalts auf ihrem Arm notiert. Das wurde im Prozess von der Staatsanwaltschaft als ein wesentliches Indiz für eine vermeintliche Täterschaft gewertet. Verletzt wird dadurch das in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Recht einer jeden Person, zu jeder Zeit einen Verteidiger kontaktieren zu können. Das erklärte Katharina Gamm, die für den republikanischen Anwaltsverein RAV den Prozess beobachtete. Mit allen Mitteln wird offensichtlich auch in Bilbao, wie in weiteren europäischen Metropolen versucht, die Gentrifizierung, die Neuordnung der Städte im Sinne einer ausgeweiteten kapitalistischen Verwertungslogik durchzusetzen. Der Konflikt um das Kukuza hätte in einem Dialog und nicht durch die brutale Räumung und juristische Verfolgung des Widerstands gelöst werden sollen. Das kommentiert die Bundestagsabgeordnete der Linken, Heidrun Dittrich, das Geschehen. Wir lassen uns durch Repression und Justizwillkür nicht abschrecken und werden auch weiterhin solidarisch zusammenarbeiten, so Raphael H. In dem sozialen Zentrum Kukuza hatten sich die Menschen in einem Stadtteilrat organisiert und selbstbestimmte Kultur gelebt. Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren hatten dort die Möglichkeit, sich zu entfalten. Von dieser demokratischen Selbstorganisation waren auch Florian W. und Raphael H. begeistert. Für mich ist es schockierend, dass Raphael und Florian nicht sofort freigesprochen wurden, obwohl es Beweise für ihre Unschuld gibt. Ich möchte, dass mein Sohn und jeder Mensch auf der Welt überall seine Meinung vertreten und sich solidarisieren kann, ohne dass er kriminalisiert wird. Das erklärte die Mutter von Raphael H., die den Prozess beobachtete. Wir waren überwältigt von der Solidarität der vielen Menschen, die vor dem Gericht für die Freiheit der beiden demonstrierten, ergänzt Gunnar Z., der Vater des Aktivisten. Mehr als 100 Menschen hatten sich versammelt und gegen Polizeigewalt und Justizwillkür protestiert. Die Urteilsverkündung soll in einigen Wochen schriftlich erfolgen. Alles spricht von den Massakern, die vom Assad-Regime in Syrien begangen werden. Jawohl, das muss man verurteilen. Man muss dieses Regime angreifen und man muss klar machen, dass diese Art von Politik, von brutaler Militärpolitik gegen Widerstand und die eigene Bevölkerung nicht hinnehmbar ist. Man muss aber auch anklagen, dass die NATO wiederum Zivilisten und Kinder ermordet in Afghanistan. Wenn man beide Dinge nicht im gleichen Atemzug nennt und anklagt, dann ist das Erste, nur das eine anzuklagen, ist dadurch so gut wie wertlos. Das sind aber unsere Medien, die klagen nur das eine an. Das andere wird hingenommen als ein Naturschauspiel. Die NATO hat in Afghanistan erneut zahlreiche Bewohner eines Dorfes getötet und weiß wieder einmal angeblich von nichts. Das Massaker fand am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr Ortszeit im Bezirk Baraki-Barak der ostafghanischen Provinz Logar statt. Die Angaben über die Zahl der zivilen Todesopfer lagen nach ersten Meldungen zwischen 15 und 18. Ferner sollen auch 6 bewaffnete Männer, möglicherweise Talibane oder örtliche Aufständische, getötet worden sein. Ein Fotograf der US-amerikanischen Nachrichtenagentur AP sah die Leichen von 5 Frauen, 7 Kindern und 6 Männern auf der Ladefläche eines Kleinlasters mit dem Dorfbewohner zu einer Protestdemonstration in die Provinzhauptstadt Pul-il-Alam fuhren. Das jüngste der getöteten Kinder sei etwa ein Jahr alt gewesen, das älteste ungefähr 10. Dagegen behauptete die Sprecherin der NATO-Besatzungstruppen, dass es keine zivilen Todesopfer gegeben habe. Eine klare Lüge, wie sich auch heute herausstellt. Heute geben es auch die offiziellen Medien zu, dass viele Kinder und Frauen bei diesem Angriff der NATO ermordet wurden. Lediglich 2 Frauen seien leicht verletzt worden, so die NATO. Ihrer Darstellung zufolge war eine gemischte Spezialeinheit aus ausländischen und einheimischen Soldaten zu einer sogenannten nächtlichen Razzia unterwegs, um einen Taliban-Kommandeur festzunehmen, wie es da immer so schön heißt. Bei der Annäherung an ein Gehöft seien sie angeblich mit Handfeuerwaffen beschossen worden. Daraufhin habe der Leiter des Überfallkommandos, höchstwahrscheinlich ein US-Offizier, Luftunterstützung angefordert, die wie üblich darin bestand, das gesamte Anwesen, in dem die feindlichen Schützen vermutet wurden, zusammenzuschießen und wegzubomben. Das nennen die Housebombing. Dort jedoch hatte nach Aussagen von Dorfbewohnern, die auch von örtlichen Politikern und Verwaltungsbeamten unterstützt werden, zum Zeitpunkt des Luftangriffs gerade eine Hochzeitsfeier im Haus eines Stammesältesten stattgefunden, der selbst unter den Opfern ist. Eines der berüchtigten Wedding-Bombings der US-Armee. Die anderen Toten sollen Angehörige seiner Großfamilie gewesen sein. Nicht klar ist aufgrund widersprüchlicher Berichte, ob es sich bei den gleichfalls getöteten bewaffneten Männern um Gäste der Feier handelte oder ob sie sich nur zufällig in der Nähe befanden. Nicht auszuschließen ist nach früheren Erfahrungen, das ist nämlich kein Einzelfall, sondern das geschieht in regelmäßigen Abständen, diese Art von Bombenangriffen, dass der angebliche Beschuss aus Richtung des Gehöfts überhaupt nicht stattgefunden hat, sondern der Luftangriff von vornherein bewusst und planmäßig gegen die Hochzeitsgesellschaft gerichtet war. In der Erwartung, dass dort auch örtliche Aufständige anwesend sein würden. Aus Pakistan gibt es zahlreiche Beispiele für US-amerikanische Drohnenattacken auf Beisetzungsfeierlichkeiten, nächtliche Festessen während des Fastenmonats Ramadan und auf Stammesversammlungen zur Schlichtung von Rechtsstreitigkeiten. Das heißt, die Bomben da, wo sich möglichst viele Menschen versammeln. Der afghanische Präsident Hamid Karzai, eigentlich eine Marionette der NATO, hatte dieselbige NATO in der Vergangenheit immer wieder vergeblich aufgefordert, die nächtlichen Razzien zu unterlassen, die in der Bevölkerung ebenso gefürchtet wie verhasst sind und bei denen häufig Nichtkombattanten getötet oder verletzt werden. Während des jüngsten Massakers befand sich Karzai in Peking, wo er an einer Tagung der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit, SCO, teilnahm. Er bekräftigte dort den Wunsch Afghanistan, der Organisation als Beobachter beizutreten. Mitglied der SCO sind China, Russland, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Die Mongolei, Indien, Pakistan und Iran gehören ihr als Beobachter an. Berlin, bleiben wir beim Thema Drohnen. Drohnen, die töten und bombardieren Hochzeitsgesellschaften, Wedding-Bombing, aber auch Drohneneinsätze im deutschen Luftraum gehören längst zum Standardrepertoire von Polizei und Militär. Wer hätte das gewusst? Drohneneinsätze gehören im deutschen Luftraum laut einem unveröffentlichten Bericht des Bundesinnenministeriums längst zum Alltag. Das meldete die Wochenzeitung Der Freitag vorab. Demnach werden die unbemannten Flugzeuge sowohl von der Bundespolizei als auch in einzelnen Bundesländern eingesetzt. Insgesamt seien in den vergangenen 2 Jahren 500 Drohneneinsätze beantragt und meist natürlich auch genehmigt worden. Die Beobachtung von Personen durch Polizei und Militär sei zulässig, heißt es in dem Bericht über Art und Umfang des Einsatzes von unbemannten Luftfahrzeugen. Ende Januar hatte der Bundestag auf Antrag der Bundesregierung innerhalb weniger Tage das Luftfahrtgesetz mal ganz schnell geändert und damit den deutschen Luftraum für Drohnen grundsätzlich geöffnet. Vor einer konkreten Starterlaubnis müssen allerdings weitere Genehmigungen eingeholt werden. Drohnen waren lange nur für militärische Zwecke oder für Forschungsmissionen eingesetzt worden. Inzwischen können sie auch zur Verkehrsüberwachung oder zur sogenannten Verbrechensbekämpfung genutzt werden. Die Bundespolizei verwendet dem Bericht zufolge derzeit 4 Drohnen der Typen Aladdin und Fencopter für Aufklärung und Überwachung, zum Aufspüren von Hanffeldern, hört hört, und zur Kontrolle von Gleisanlagen, etwa bei den Anti-Atom-Protesten in Gorleben. Das berichtete die Tageszeitung Der Freitag. Auch die Länder ziehen nach, so setzt Thüringen Kleinhubschrauber bereits zur gezielten Personensuche ein. Man stelle sich vor, man gerät durch einen falschen Verdacht in das Zielsystem der Bundeswehr oder der Geheimpolizei und dann verfolgt einen so ein kleiner Hubschrauber, wenn man morgens ruhig zur Arbeit geht oder ein Käffchen trinken will. Man geht in eine Kneipe und dann hat man einen Hubschrauber da über dem Hut oder über dem topierten Haar. Schlimme Vorstellung. Nach Angaben der Zeitung will die Bundeswehr zukünftig in adaptierbare Plattformen investieren. Das heißt in unbemannte Flugzeuge also, die sowohl Kamera als auch Waffen tragen können. Schon im April wollte die Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Fraktion die Anschaffung von Kampfdrohnen nicht ausschließen. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall soll derzeit an einem Kamikaze-Fluggerät arbeiten, das sich aus großer Höhe auf Ziele stürzen und dann beim Einschlag selbst zerstören soll. Schöne neue Welt. Das soll natürlich alles Angst machen, die Einschüchterungen, die willkürlichen Verhaftungen von Aktivisten, von jungen Leuten, die zusammengeschlagen und eingesperrt werden, diese Kampfdrohnen und was die uns da alles an den Kopf schmeißen. Kommen wir zu einem erfreulicheren Thema, zu einer direkten Aktion. Am 17. Juni gibt es 1000 Sandsäcke für die Finanztransaktionssteuer. Es gibt einen Aufruf von verschiedenen Organisationen, finanzkritischen, Financial Crime-kritischen Organisationen, unter anderem auch ATTAC, die rufen zu den Sandsäcken auf. Helft mit beim Dammbau vor der Frankfurter Börse. Ende Juni geht es beim Treffen der EU-Finanzminister mal wieder um die sogenannte Finanztransaktionssteuer und wieder mal wird ohne Druck von unten wenig passieren. Daher werden wir, so ATTAC, am 17. Juni einen Wall aus tausenden Sandsäcken vor der alten Frankfurter Börse errichten und fordern: Finanzspekulation endlich eindämmen, Finanztransaktionssteuer jetzt. Mit einer solchen Steuer könnten die Finanzmärkte entwaffnet und Banken und Spekulanten als Verursacher der Finanzkrise an den Kosten der Krise beteiligt werden. Doch auch wenn die Zahl der Befürworter einer solchen Steuer immer weiter steigt, noch verhindert die Finanzlobby ihre Einführung. Nur mit politischem Druck aus der Bevölkerung haben wir eine Chance, endlich Sand ins Getriebe der allzu freien Märkte zu streuen. Erhöhen wir den Druck auf EU und Bundesregierung mit einer spektakulären, öffentlichkeitswirksamen Aktion. Nun wird aufgerufen, mitzumachen, helft beim Dammbau, macht mit, kommt am Sonntag, den 17. Juni, zur Aktion nach Frankfurt. Um den Damm zu errichten, brauchen wir über 100 Menschen. Denn auch wenn der Damm selbst nur symbolisch ist, die Sandsäcke sind es nicht und wollen geschleppt werden. Aber natürlich gibt es auch für nicht ganz so kräftige Arme und Schultern jede Menge Arbeit. Möglichkeiten bei der Aktion: anfeuern, Flyer verteilen, Wasser anreichen und so weiter. ATTAC organisiert die Aktion gemeinsam mit Kampakt, Oxfam Deutschland und vielen lokalen Gruppen im Rahmen der Kampagne Steuer gegen Armut, zu dem sich 90 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengeschlossen haben. Wer mehr dazu wissen will, guckt einfach im Internet unter 1000 Sandsäcke für die Finanztransaktionssteuer oder geht auf die Homepage der ATTAC, attac.de. Und da sieht man direkt eine Information, eine Meldung zu dieser Aktion. Wir haben einen Blick auf die Hauptereignisse der vergangenen Woche, beziehungsweise dieser Woche, die dauert ja noch ein bisschen, wir haben ja erst Samstag, da kommt der Spiegel an die Kioske mit einer Meldung, die seit vielen Jahren bekannt ist, die aber noch nie so klar ausgesprochen wurde. Geheimoperation Samson. Man sieht da ein U-Boot, dahinter den Davidstern auf der israelischen Flagge. Dann sieht man das Gesicht, das ewige Gesicht von Netanyahu. Dieser Mann ist praktisch der ewige Faktor. Man weiß nicht warum, in einer Demokratie sollte man ja ab und zu auch mal die Leute austauschen, aber der ist immer da. Und da steht, wie Deutschland die Atommacht Israel aufrüstet. Man sieht ein modernes U-Boot, darauf Kampfroboter, so Robocop-Männer, und die scheinen wohl zu allem bereit zu sein. Hierzu schreibt der Spiegel unter dem Titel Made in Germany, dass die Bundesrepublik U-Boote nach Israel exportiert, das weiß man, über deren technische Ausrüstung seit Jahren allerdings spekuliert wird. Experten in Deutschland und in Jerusalem bestätigen nun, die Schiffe sind mit Atomsprengköpfen bewaffnet. Und Berlin weiß das natürlich seit langem. Also eigentlich ein Stück Enthüllungsjournalismus. Dann ist ja auch Gauck gerade, Gauck, der Pfarrer, der Gottesmann Gauck, war ja auch in Israel und hat da wahrscheinlich diesen Atomwaffendeal auch verzuckert mit seinen süßen Worten, die er da dann der Weltöffentlichkeit entgegenpustet. Damit das Ganze auch so einen schönen Rahmen hat, man will den Menschen helfen, man will einen neuen Holocaust verhindern und diese ganzen Geschichten, die man den Leuten erzählt, wenn man tolle Geschäfte macht. Ein Teil dieser U-Boote kriegt Israel natürlich auch geschenkt, eben zur Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit, als Entschädigung sozusagen. Das alles ist also in Deutschland gebaut worden, nach israelischen Vorgaben, das sagt ein Marineoffizier, mit dem der Spiegel gesprochen hat, der steht vor einem dieser Atom-U-Boote, auch die Waffensysteme. Die Tekuma, so heißt dieses Atom-U-Boot, ist 57 Meter lang und 7 Meter breit. Ein in THW blau gestrichenes Prunkstück an Präzisionsarbeit, made in Germany. Genauer, Präzisionsarbeit, die zum Atomwaffeneinsatz geeignet ist. Denn die Unterseeboote bergen tief in ihrem Inneren auf Deck 2 und 3 ein Geheimnis, das selbst in Israel nur wenige Eingeweihte kennen. Nukleare Sprengköpfe, klein genug, um auf einen Marschflugkörper montiert zu werden, aber explosiv genug, um einen Atomschlag mit verheerenden Folgen auszuführen. Dieses Geheimnis zählt zu den bestgeschütztesten der modernen Militärhistorie. Wer in Israel offen darüber spricht, riskiert eine hohe Gefängnisstrafe. Ja? Ja. Mit dieser Geschichte, die Bundesregierung hält sich da ja fein raus. Die sagen, was wir verkaufen, sind U-Boote. Wenn die dann nach dem Kauf in Israel das so manipulieren, dass man da Atomwaffen damit verschießen kann, damit haben wir nichts zu tun. Ne? Und jetzt natürlich, wenn der Spiegel das jetzt öffentlich macht, gibt's schon Reaktionen darauf, dass der Spiegel jetzt auch antisemitisch ist wie der Günter Grass. Also ich habe noch nichts gehört. Wenn der Spiegel das erstmal bringt, dann heißt das ist auch so gut wie genehmigt, weil andererseits kann man dem Spiegel auch immer zutrauen, dass der sich weiter aus dem Fenster lehnt als irgendeine kleine Zeitung, ein kleiner Radiosender oder eben auch eine Einzelperson, die noch so mutig ist wie Günter Grass, aber auf den man dann von allen Seiten einhacken kann. Auf den Spiegel einzuhacken, das sind die gewöhnt, die haben sich schon damals die Strauß-Affäre hinter sich. Die sind also ziemlich abgebrüht und haben natürlich auch ordentlich einen Panzer um sich rum, der sie nicht so schnell angreifbar macht. Ja, es gab Recherchen des Spiegels. In Deutschland, Israel und den USA bei noch amtierenden und ehemaligen Ministern. Bei beteiligten Militärs, Rüstungsingenieuren sowie Geheimdiensten. Und diese Recherchen lassen keinen Zweifel mehr zu, so der Spiegel. Mit Hilfe der maritimen Technik aus Deutschland ist es Israel gelungen, sich ein schwimmendes Atomwaffenarsenal zuzulegen. Aus U-Booten sind A-Boote geworden, Atomboote. Nie zuvor durften ausländische Journalisten, Achtung, jetzt kommt's, was du gerade in Frage gestellt hast, Werner, ausländische Journalisten durften auf eines der Kampfschiffe steigen. In ungewöhnlicher Offenheit waren hochrangige Politiker und Soldaten des Judenstaates nun aber bereit, über die Bedeutung der deutsch-israelischen Rüstungskooperation und über Deutschlands Rolle zu sprechen, wenn auch zumindest unter der Bedingung der Anonymität. Mit Namen wollen die natürlich nicht genannt werden. Wenn die aber sagen, unter Bedingung der Anonymität, dann haben die natürlich auch die offizielle Erlaubnis, machen wir uns nichts vor. Israel ist eines der am meisten kontrolliertesten, geheimdienstmäßig und militärisch hochgerüstetsten Länder dieser Welt, die alles kontrollieren. Die werden doch nicht einem U-Boot-Kommandanten auf eigene Rechnung erlauben, mit Journalisten so einfach zu sprechen. Die haben natürlich grünes Licht von oben, nur Namen sollen eben nicht genannt werden. Am Ende ist es ganz einfach, sagt der israelische Verteidigungsminister Ehud Barak. Deutschland hilft, Israels Sicherheit zu verteidigen. Die Deutschen können stolz darauf sein, die Existenz des Staates Israel für viele Jahre gesichert zu haben. So heißt das offiziell. Helfen. Helfen im Ausland. Das ist jetzt genau die Frage, ne? Weil es ist ja ziemlich offensichtlich, dass die Regierung, diese Netanyahu-Regierung, so eine Lust hat, loszuschlagen gegen den Iran, dass sie immer nur noch mühsam gebremst werden können, also zum Teil von ihren eigenen Leuten, von Militärs und sogar vom Geheimdienst, die nicht so sehr dafür sind, jetzt einen Präventivschlag gegen Iran da einfach zu machen. Und von den Amerikanern hängt es natürlich auch ab, ne, ob die grünes Licht geben oder nicht. Und das könnte auch sein. Vielleicht hat Obama nicht so große Lust wie Netanyahu, da loszuschlagen. Auf der anderen Seite haben die jetzt bald Wahlen in den USA. Und wenn die Umfragewerte weiter sinken, die Beliebtheit oder die Wahlabsicht für Obama, dann kann das durchaus sein, dass der sagt, okay, dann machen wir das halt, dann haben die Leute, gucken wieder mehr nach außen und einfach in der Hoffnung, dass ihm das Wählerstimmen bringt. Ein anderes Thema, das in Deutschland heiß diskutiert wird, ist das Missmanagement beim Umbau der deutschen Stromversorgung und natürlich auch die gestiegenen Preise und die sogenannte Energiearmut. Es gibt eine Energiearmutswelle. Um mehr als 10% ist der Strompreis gestiegen, seit die schwarz-gelbe Koalition regiert. Das ist zu viel für viele Arbeitslose. Etwa jeder 10. Haushalt hat derzeit Probleme, die steigenden Energiekosten zu bezahlen. Das sagt Holger Krawinkel vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Rund 200.000 Arbeitslosenhilfeempfänger, die heißen auf Deutsch immer Hartz-IV-Empfänger, wurden im vergangenen Jahr wegen unbezahlter Rechnungen der Strom gesperrt. So eine Schätzung des Paritätischen Gesamtverbandes. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen geht in einer Hochrechnung sogar von jährlich etwa 600.000 Betroffenen aus. Die Leute sitzen also im Winter in ihren kalten Häusern und können sich keine Heizung leisten. Frau Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbandes VDK, spricht von Stromarmut und einer eklatanten Verletzung sozialer Grundrechte. Und die nächste Erhöhung steht bereits an. Der Strompreis wird jetzt steigen, das ist ganz klar. Das sagt zum Beispiel Jochen Hohmann, Chef der staatlichen Bundesnetzagentur. Das Bundeswirtschaftsministerium rechnet intern mit 3 bis maximal 5 Cent pro Kilowattstunde, die in den nächsten 12 Monaten hinzukommen, um sogenannte Ökostromsubventionen und Netzausbau zu bezahlen. Eine dreiköpfige Familie würde demnach mit 105 bis 175 Euro im Jahr zusätzlich belastet. Das hört also nicht auf. Dann eine Nachricht für alle Lehrer. Interaktive Tafeln sollen zum Standard in den Klassenzimmern werden. Werner, stell dir mal vor, du warst ja auch Lehrer oder bist noch Lehrer. Hersteller locken die Schulen mit Rabatten, doch die Anschaffung bleibt teuer. Das Klassenzimmer der Zukunft, das soll so aussehen. Für die alten grünen Tafeln samt quietschiger Kreide scheint es jetzt bald keinen Platz mehr zu geben. Über 80.000 der sogenannten Whiteboards, das wird auch direkt amerikanisch gesagt, soll es bereits in deutschen Schulen geben. Für den Marktführer Smart Technologies aus Kanada ist das erst der Anfang. Jawohl, die Klassenraumpenetration, so nennen die das, klingt ein bisschen obszön, liege Lichtjahre hinter Großbritannien, das sagt der deutsche Smart-Chef Carlos Stallman oder Carlos Stallmann, sagen wir mal den Namen auf Deutsch. 80% der britischen Schulzimmer sind schon interaktiv versorgt. Hierzulande gerade mal 11. Für die Firma mit 790 Millionen Dollar Umsatz ist Deutschland ein Markt, der wachsen soll. Da kann man jetzt alles machen. Das ist wie ein riesiger Computerbildschirm statt Tafel in der Klasse. Und da kann der Lehrer den ganzen bunten Zauber, der auch im Internet ist, direkt auf die Tafel zaubern. Was ist die Reaktion? Die Kinder werden kein Buch mehr anfassen. Die Bücher werden abgeschafft. Und die gucken auch in der Schule Internet. Und außerdem kann man ja vermuten, wenn das dann alle haben, wenn das überall eingeführt ist, dann hat man das Geschäft gemacht, dann lässt man sich was anderes einfallen, zum Beispiel, dass die Kinder gar nicht mehr zur Schule müssen, die können doch alles von zu Hause machen. Ja. So wird es doch logischerweise auch, dann weitergehen. Dann musst du immer wieder erneuern, du musst die immer wieder aktualisieren. Ne? Dann gibt es wieder neue Plugins, du kannst dann nach einem halben Jahr bestimmte Filme gar nicht mehr sehen, weil du ein Plugin brauchst, das musst du bestellen und kaufen und so weiter. Das machen die ja wie bei den Handys auch, du brauchst da immer diese neuen Apps, diese aktualisierten Uploads, wo du immer wieder neuen Schnickschnack bekommst, den du bezahlen musst. Kommen wir zum nächsten Thema, kommen wir endlich zum Thema der Papst. Vom Papst unterzeichnete Papiere sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, geheim. Eine Flut von Dokumenten zeigt ein eher ungeschickt und hilflos agierendes Kirchenoberhaupt. Was interessant ist, ist, dass alle Leute, die in dieses sogenannte Vatileaks-Geschichte verwickelt sind, Italiener sind. Alle, die im Moment was an die Öffentlichkeit tragen, sind Italiener. Da ist erstmal die Hauptperson, der Kammerdiener des Papstes, ein gewisser Paolo Gabriele, der ist 46 Jahre alt. Kurz vor Pfingsten soll ihn Benedikts Privatsekretär Georg Genswein, das ist natürlich ein Deutscher, höchst selbst als Spion überführt haben. Gott sei Dank hatte der Papst diesen Genswein da in seinem seinem Gemach. 4 Kisten mit Kopien von streng vertraulichen Dokumenten an und von Papst Benedikt fand der Ermittler in seiner Wohnung. Seitdem gilt Gabriele als Verräter, genannt Il Corvo, der Rabe, ein Tier, dem man einen Hang zum Diebstahl nachsagt. Anfang dieser Woche soll er endlich vernommen werden. Seine Anwälte teilten mit, er sei bereit auszupacken. Du hast schon etwas erwähnt, was da ausgepackt werden müsste. Dann Verbrechen. Lebt er wahrscheinlich nicht mehr lange, ne? Eben, die haben Angst, jetzt umgebracht zu werden. Ja. Ein Unfall oder eine vergiftete Teetasse oder was man da alles so sich vorstellen kann. Wie dieser Bankier jetzt auch, ne? Ja? Der Präsident war vom IOR, Instituto de las Obras de Religion oder algo así, das ist also die Vatikanische Bank. Ja? Ja. Bei dem haben sie jetzt eine Hausdurchsuchung gemacht, die Polizei, und wie die Polizei dann reinkommt, sagt er, ach, nur eine Durchsuchung wollen sie machen. Ich habe gedacht, sie kommen, um mich zu erschießen. Ja, das war aber kein Witz. Er hat wirklich gedacht, er wird jetzt umgelegt, weil dahinter stecken dann so Leute wie dieser Deutsche da, dieser Genswein oder der Bertone, die rechte Hand vom Papst. Das sind die Drahtzieher hinter den Kulissen. Ne? Und bevor da jetzt was ausgepackt oder enthüllt wird, werden die Zeugen beiseite geschafft. Ja, wie wird das weitergehen? Was steht da überhaupt an? Es gibt da jede Menge geheime Geschichten, Finanztransaktionen, Geschichten, die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Deshalb heißt diese ganze Affäre ja auch Vatileaks, nach dem großen Assange, nach den WikiLeaks. Wo es Paul Assange eben gelungen ist, einem Hacker die Geheiminformationen des US-Militärs und der US-Diplomatie an die Öffentlichkeit zu bringen und eben den ganzen Schmutz bzw. den ganzen Hintergrund aufzuzeigen, der dahinter steht. Wir werden die nächsten Wochen wahrscheinlich noch einiges zu hören kriegen, was da an, sagen wir mal, Affären, Verbrechen, vertuschten Transaktionen, an Geldwäscherei und allerlei Gemeinheiten so läuft. Thema Fußball. Es läuft ja jetzt gerade die Fußball-Europameisterschaft, die hat gestern angefangen. Eine Meldung, dass 172 Fußballprofis von insgesamt 368, die bei der Europameisterschaft in den 16 Nationalkadern stehen, in der abgelaufenen Saison bei Clubs im Ausland spielten und nicht in der jeweiligen heimischen Liga. Von den 23 irischen Fußballern zum Beispiel spielte sogar kein einziger in einem Verein aus Irland. Klar, Fußball ist in Irland so gut wie null, der ist unpopulär. Die haben da ihre eigenen Fußball- und Sportarten. Die spielen fast alle in der englischen und schottischen Liga und einige auch in Holland. Die englischen Auswahlkicker dagegen standen allesamt in England unter Vertrag. Das ist auch interessant, dass im Moment das Mutterland des Fußballs keinen einzigen Erstligaspieler in einem ausländischen Verein unter Vertrag haben. Auch die deutsche Mannschaft ist relativ heimattreu. Nur 4 Profis verdienen ihr Geld außerhalb der Bundesliga. Sami Khedira und Mesut Özil, beide bei Real Madrid, Per Mertesacker beim FC Arsenal und Miroslav Klose bei Lazio Rom. Dann muss ich dir etwas zeigen, Werner. Das bringt der Spiegel heute. Der goldene Schrei. Da sieht man ein Foto von einer Mensch-Maschinen-Puppe. Das ist so eine Art Plastik-Madelmann. Das Foto ist allerdings spektakulär. Es ist wie ein Gorilla, ein Berggorilla, der praktisch mit angespannten Muskeln vor einem Dschungelchor steht und lässt sich da feiern und macht so eine Art Macho-Triumphgeste. Und es handelt sich um niemand anderen als um Cristiano Ronaldo. Viele Leute stößt dieser junge Mann leider wirklich ab. Auch Mädchen aus meiner Klasse, die sind natürlich alle Barca-Fans. Ich habe die letztes Mal gefragt, findet ihr denn eigentlich sexy oder attraktiv? Und die haben angewidert die Gesichter verzogen. Aber klar, wenn es ihr Bruder wäre und der würde so aussehen, dann fänden die den natürlich toll. Das ist einfach diese Geschichte eben der Rivalität zwischen Barca und Real Madrid. Eine Sache, die will er allerdings haben. Und da sagt der Spiegel, wenn Cristiano Ronaldo der Superstar der EM wird, hat er gute Chancen, endlich Messi zu schlagen und Achtung, als Weltfußballer den Ballon d'Or, den goldenen Fußball, zu gewinnen. Beide übertreffen einander auf der Jagd nach Rekorden. Das könnte er, wenn überhaupt, nur dann schaffen, weil Messi eben nicht mitspielt bei dieser Europameisterschaft. Also von daher kann man sich sowas denken. Dann zum Schluss noch die letzte Meldung, die betrifft einen Virus. Einen der gefährlichsten Viren, der heißt Flame, den russische Sicherheitsingenieure, Sicherheitsexperten jetzt entdeckt haben von der Firma Kaspersky. Die Firma Kaspersky ist eine der besten Security-Firmen im Netz. Die hat Antivirenprogramme und Feuerwelle und alles, was es da gibt, um den Computer zu schützen. Die haben ein ferngesteuertes Spionageprogramm entdeckt, das jahrelang unbemerkt Rechner, besonders im Nahen Osten, ausspähen konnte. Jetzt die Frage, ob der Cyberkrieg begonnen hat. Vergangene Woche machten die Russen ihren Fund publik. Das Aufsehen war enorm, denn Flame scheint ein perfekter Spion zu sein. Der Virus nimmt den eroberten Rechner rundum in Besitz. Ohne dass der Benutzer etwas bemerkt, werden fortan seine Lebensregulierungen und Lebensregungen überwacht. Achtung jetzt, das eingebaute Mikrofon schneidet Gespräche und Telefonate mit. Die Tastatur zeichnet jeden Anschlag auf, um Passwörter und Zugangsdaten zu ergaunern. Der Virus speichert die Beute dann, um sie bei nächster Gelegenheit über Internet in die Zentrale zu schicken, wo die Hintermänner sitzen. Flame kann sogar, und das ist auch eine Neuigkeit, Mobiltelefone ausspionieren, die zufällig in der Nähe des Wirtscomputers geraten. Dazu muss nur auf beiden Geräten der Datenbank Bluetooth eingeschaltet werden. Dann genügt es, dass ein Mensch mit Handy nichtsahnend vorbeispaziert und schon ist sein Adressbuch abgesaugt. Womöglich seine Identität festgestellt. Das ist eine Hinterlist 9 Typs. Bislang waren Viren, egal wie spukhaft und ungreifbar, in der Sphäre der Computer und ihrer Netze verbannt. Flame aber greift auch nun die reale Welt an. Das ist also neu. Flame greift auf die Handys über. Und wer kann sich so einen Virus eigentlich leisten? Es geht jetzt auch um diesen Virus Stuxnet. Du hattest den letztes Mal erwähnt, Werner. Dieser Computerwurm, den man gegen den Iran eigentlich eingesetzt hat. Und mit diesem Wurm ist es gelungen, unheimlich viele Zentrifugen in der Atomindustrie kaputt zu machen. Und das ist so gelaufen, dass dieser Stuxnet einmal in der iranischen Atomanlage im Überwachungssystem installiert, der kann dann die Drehzahl der Zentrifugen erhöhen, die Drehzahl der Rotoren, um sie später dann abrupt abzusenken. Und dabei sind viele dieser Zentrifugen und dieser Maschinen kaputt gegangen. Und das war ein eigentlich ein perfektes Sabotagesystem. Stuxnet ging so geschickt vor, dass das Personal keinen Verdacht schöpfte. Der Virus, einmal in die Steuerelektronik gelangt, las dort sogar, mit welchen Daten die Überwachungssensoren der Maschinen meldeten, um richtig zu reagieren. Eine Maßarbeit, die genaueste Kenntnisse des Zielsystems voraussetzt. Nun ja, man geht davon aus, das waren die Amis und die Israelis, das waren CIA und Mossad, die eine Spezialabteilung für den Cyberkrieg ins Leben gerufen haben, schon lange. Und hört, hört, wir haben jetzt auch diese Woche die Meldung bekommen, dass auch die Bundeswehr eine solche Abteilung von Hackern für den Cyberkrieg praktisch aktiviert hat. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No, no tengo acento, se perdió. Ja, das war Veronika. Vielen Dank. Ich bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich hoffe es bei euch auch. Radio Contrabanda 91.4 FM. Baby. ich werde es erst glauben können, wenn du nicht mehr vor mir stehst. Alright! Ay, mira, Chama, estamos en Niemandsland de Contrabanda, un programa de actualidad alemana y venezolana. Ay, mira, Chama, ¿tú no oíste que Angela Merkel y Hugo Chávez se casan? Mira, yo lo oí el otro día en Niemandsland, un programa de actualidad alemana y venezolana. ¿Tú no lo escuchas en Caracas? Escúchalo en Contrabanda en el 91.4 de FM. Am Mittwoch war ich auf einer sehr interessanten Pressekonferenz. Da geht es um eine Bürgerinitiative hier in Barcelona, die heißt Retten wir den alten Hafen, Salvem el Port Vell. So nennt sich also eine in den 80er Jahren schon entstandene Bürgerinitiative, die versucht, die anstehende Teilprivatisierung des Hafens von Barcelona zu verhindern. Dazu wurde am Mittwoch dieser Woche zu einer Pressekonferenz eingeladen, der ich im Namen von Contrabanda beiwohnte. Dazu gibt es nächste Woche einen etwas umfangreicheren Bericht. Etwa 50 Personen waren anwesend, Presse, Medien und interessierte Leute. Es sprachen unter anderem die Historikerin Mercè Tatjur, der Architekt Horacio Espeche, Herr Javier Moreno Rico von der Bürgerinitiative Salvem el Port Vell. Die Situation ist folgende. Die Hafenbehörde, die heißt hier L'Autoridad Portuaria de Barcelona, APB, die ist eine öffentliche Körperschaft, der die Verwaltung des Hafens unterliegt. Ein Teil dieser Aufgabe hat APB an die private Gesellschaft Marina Port Vell als Konzession übertragen. Doch der Hauptaktionär von Marina Port Vell ist eine, Achtung, englische Heuschrecke, eine englische Investitionsfirma namens Salamanca Investment. Der Generaldirektor dieser Heuschrecke, Salamanca Investment, ist ein gewisser Martin Bellamy, Ex-Offizier der britischen Streitkräfte. Der Plan dieser Herrschaften ist folgender: einen Anlegerhafen für Luxusjachten an der Mole Moll d'Espagna zu bauen, für die Bürger und Bürgerinnen diese gleiche Mole dann zu schließen. Das heißt, einen öffentlichen Raum zu nehmen und zu privatisieren. Circa 100 Luxusjachten mit bis zu 180 Meter Länge sind geplant. Die Bauarbeiten zu diesem Projekt laufen bereits. Die gehen also davon aus, wir machen direkt vollendete Tatsachen, aber ohne zuzugeben, dass die Bauarbeiten zu diesem Zweck gedacht sind. Die Behörden leugnen jeden Zusammenhang. Dabei kann man im Internet sehen, auf der Homepage dieser Salamanca wird dieses Bauprojekt schon angepriesen als Yachthafen, als Basis für Luxusjachten in Barcelona. Ja, die Folgen, und darum ging es auch, für die Anwohner und die Besucher des Hafens, für die Menschen, die in dieser Stadt leben, sind offensichtlich. Es wird keinen Zugang mehr zu einem Herzstück des öffentlichen Raumes Hafen geben, für die meisten Menschen. Luxusjachten bedeuten Absperrungen, Kontrollen, Überwachung und Zugangsverbot. Luxus zieht dann auch wiederum weiteren Luxus an. Das heißt, normale Läden und Restaurants werden langfristig aus der Gegend verschwinden und den Konsumbedürfnissen der Reichen und Superreichen Platz machen. Das ist ein neues Projekt, das im Moment ansteht. Ich habe dazu auch einige Interviews gemacht. Ich habe ein Manifest, das werde ich allerdings nächste Woche verlesen. Dazu ist heute nicht mehr genug Platz. Dazu möchte ich auch, wenn es geht, jemanden einladen von dieser Bürgerinitiative, dass der bzw. diejenige hier auch im Radio zu dem Thema spricht, Werner. Das hat uns ja gerade noch gefehlt, dass uns diese Schmarotzer mit ihren Luxusjachten jetzt direkt vor die Nase gesetzt werden und dass wir da nicht mehr an den Hafen runter dürfen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist zum letzten Mal eine Privatisierung passiert? Vor ungefähr einem Jahr, wo der 15 Emme den Plaza Catalunya besetzt hat, tagelang, wochenlang, Und natürlich hat dann der Innenminister Felipe Puig die Bereitschaftspolizei, die Schlägertruppen geschickt, um den Platz zu räumen, genau mit dem Vorwurf, das sei ein öffentlicher Platz und der darf nicht privatisiert werden. Aber können wir jetzt annehmen, dass er dann die Bullen da auch zum Hafen schickt, wenn die dort anfangen mit privatisieren? Ja, natürlich. Sobald was privatisiert wird und jemand stellt das in Frage, dann kommt natürlich die öffentliche Polizei und schlägt diesen Leuten ordentlich was auf die Mützen bzw. auf die Köpfe. Ach so, der schlägt dann den auf die Köpfe, die protestieren, nicht denen, die dort den öffentlichen Raum in Besitz nehmen als neue private Eigentümer. Ach so. Sagen wir mal so, ein Projekt ist abgeschmettert. Dieses fürchterliche Eurovegas, dieser bittere Kelch, geht wohl angeblich an Barcelona vorüber. Du schüttelst ein bisschen den Kopf und verziehst die Miene. Vorgestern hieß es sogar, gestorben sei, das Projekt für Spanien. Russland ist im Gespräch. Aber sofort wurde wieder beruhigt, doch, Spanien ist immer noch die erste Wahl, aber offenbar hat Madrid oder andere bessere Chancen als Katalonien. Gut, auch schade für die Leute in Madrid, da kommt die Mafia mit einem riesen Bordell und Spielkomplex direkt in ihre Stadt und das gibt langfristig nur Ärger und eine Verwahrlosung der Sitten und ich will nicht sagen der Moral, wir sind ja hier keine falschen Schweinepriester, aber es wird schwer werden für junge Menschen, einen anständigen, einen ehrlichen, einen guten Beruf zu finden. Noch ein paar Worte zu diesem Projekt Privatisierung des Hafens. Es soll eine Basis für private Luxusjachten sein. Und da haben die Anwesenden, der Ingenieur, der sich mit dem Thema sehr gut auskennt, hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Viele Sachen, die ich gar nicht wusste. Der meinte, man stellt sich ja vor, da kommt dieser Abramowitsch, der hat eine 300 Millionen Dollar Yacht und hat da seine Yacht. Der geht dann spazieren, ist ein bisschen auf seiner Yacht, dann fliegt er mit seinem Privathubschrauber einmal um den Montsenge oder irgendwas und dann lässt er auch seine Mädels da einfliegen und organisiert eine Party auf seiner Yacht. Aber nein, das Ganze ist anders gedacht. Es ist ein Riesenbusiness. Es gibt im Moment alles, was wir hier bei Contrabanda auch anklagen, an Armut, an allem, was den Menschen weggenommen wird. Das ist natürlich nach oben, wird das in Luxus übersetzt. Es gibt immer mehr Millionäre und Superreiche. Und die haben andere Bedürfnisse als eine Rentnerin mit 420 Euro Rente. Die wollen natürlich auch gerne mal ein Wochenende oder ein paar Tage auf einer Luxusjacht verbringen. Das heißt, diese Luxusjachten werden mit einem Riesengewinn vermietet. Dazu gibt es Firmen im Internet, die vermieten diese Luxusjachten. Das ist ein ganz tolles Geschäft und das Geschäft lohnt sich wirklich, was viele Leute nicht wissen. Es ist wirklich ein lohnendes Geschäft. Diese Supermillionäre, das sagte Herr Rico von der Bürgerinitiative, meinte, die sind natürlich nicht doof. Die lassen nicht so eine tolle Super-Luxusjacht da 9, 10 Monate einfach still stehen, sondern die wollen, dass da auch Geld reinkommt. Und das ist eben der Punkt. Ein Yachthafen, wo ein Charterhafen ist, eine Basis praktisch für den ganzen Mittelmeerraum für Luxusjachten. Und dafür ist Barcelona vorgesehen, wahrscheinlich aus vielen Gründen. Eine zahme, bestechliche Verwaltung, willfährige, unterwürfige Politiker, die sich gerne Geldscheine in die Taschen stecken lassen und eben auch ein angenehmes Klima. Und alle möglichen Forderungen, Hafenstädte sind natürlich auch immer Einfallstore für Drogen und Schwarzgeld und Schmuggelware und was da alles gibt. Das heißt, Mafia im großen Stile, das wird kommen. Und davor wird gewarnt und die Bürgerinitiative ist aber da sehr rührig und hat auch alternative Pläne zur Demokratisierung des Hafens vorgelegt, ein Alternativprogramm. Man will den Hafen zu seinen natürlichen Funktionen eigentlich bringen, zu maritimen Funktionen. Maritime Funktionen sind Fischen, Wassersport und alle möglichen Aktivitäten, die einem normalen Hafen stattfinden sollen. Als Beispiele werden da übrigens gerne genannt auch die Häfen von Bremen, von Liverpool und von Hamburg. Laut Bürgerinitiative ist es in diesen Häfen zumindest gelungen, zu einem großen Teil die maritimen und sagen wir mal, bürgerlichen Funktionen und Hafenfunktionen zu erhalten und vor diesen Heuschrecken zu bewahren. Ja, die Jungs von Agora Total scharen hier schon mit den Hufen. Werner, du wolltest ja noch was sagen zu einem Solidaritätskonzert? Heute Abend gibt es unter dem Titel Més repressió, més música. Solidaritätskonzert mit verschiedenen Gruppen, Solidarität mit den Opfern der Repression, sagen wir mal, also jetzt im Zusammenhang mit Generalstreik und 1. Mai wurden ja bis zu 200 Leute festgenommen, sind teilweise noch im Knast und also Unterstützung dieser Leute, aber nicht nur in Katalonien, sondern auch Mexiko. Deshalb spielt unter anderem auch eine mexikanische Gruppe, Mastuerzo y Los Hijos del Maíz y Las Hijas del Maíz, Rock aus Mexiko. Dann noch La Banda. Ist jetzt kein Versprecher von dir, sondern die heißen nicht Hijos, die heißen Hijos mit J, ne? Ja, ja. La Banda del Panda, Rumba, Reggae, Theater soll es geben, Spieße zum Essen. Und wo findet es statt? In CSO, in Hospitalet, CSO La Astilla, in der Straße Villa Franca Nummer 22. U-Bahn-Linie geht dahin, die Linie 1 bis zur Station Torraza. Um 19 Uhr heute Abend, Solidaritätsbeitrag 4 Euro. Also das kann man, sollte man vielleicht noch aufbringen. Und dann ist nicht heute Abend noch auch irgendwo was zum jüdischen Filmfestival noch heute Abend? Das habe ich jetzt allerdings nicht im Kopf. Ja, da haben wir hier, ich such's mal gerade, Moment, ich fahre mal gerade die Möwen ein bisschen hoch. Also mir spannt etwas, wie wenn heute der letzte Tag ist dafür. Das Festival des jüdischen Films ist natürlich immer ein Höhepunkt. Das ist einmal im Jahr, immer im Juni, hier in der gräflichen Stadt Barcelona. Dazu haben wir eigentlich immer ziemlich viel Informationen gebracht. Jetzt finde ich es natürlich doch hier, Festival de Cinema Jueu de Barcelona. Das geht bis zum Sonntag, den 10.6., also bis morgen noch. Fast alle Filme werden im Institut Français gezeigt, aber auch einige hier an der Plaza Philippe Neri, hier in der Stadt. Das ist eben eine Zusammenarbeit des jüdischen Filmfestivals mit dem Goethe-Institut und dem Institut Français. Und da gibt es tolle und interessante Produktionen und Filme zu sehen, die mehr oder weniger alle etwas mit jüdischer Geschichte und Identität zu tun haben. Gut, wir müssen raus, wir müssen Tschüss sagen. Vielleicht noch ein paar letzte Worte zum großen Theater, zum großen Spanien-Rettungstheater. Wir müssen natürlich davon ausgehen, dass da die nächste Zeit nicht viel passiert. Die einzige Hoffnung ist im Moment vielleicht sogar die französische Regierung, die mit diesem Massaker an den Sozialinstitutionen in unseren Ländern, glaube ich, Schluss machen will. Die wollen diesem Treiben einen Riegel vorschieben. Hoffen wir, dass zumindest von da ein paar tolle Pläne kommen. Tschüss Werner, alles Gute. Ja, tschüss, bis nächste Woche und unser besonderer Gruß heute und unsere ganze Solidarität für die Mineros, die Bergleute in Asturien und León. Jo, tschüss. Adeo, adios, bis nächsten Samstag, wünscht ihr Detlef Jeskatz, meine Damen und Herren. Bitte bleiben Sie an den UKW-Empfängern, aber auch im Internet, an unserem Streaming. Jetzt gibt's noch mehr tolle Sendungen hier bei Contrabanda FM. Agora Total, eine Sendung über das moderne Leben und die Themen unserer modernen Welt. Tschüss, agur, adeo. Ich mache hier das Ding, weil das Ding, worüber ich sing, hat Swing und kommt smooth, also achte auf den Groove. Wenn du dich zu dem Track bewegst und deinen Körper fest von links nach rechts presst. Heute ist das Haus relax, ganz cool, ohne Stress. Heute ist kein Jump Around Flavor Fest. Dafür öffnest du die Tür und fragst, was geht ab? Jazz meets Hip-Hop im Underground Club. Du hörst es in den Ohren klingen, wie sie es singen. Schwingst du dich rein und machst mit? Du bewegst dich bis zum Ende vor und zurück. geht auch nicht immer so, wie du es willst. Mach keine Dinger, Spinner. Du schneidest ab, dass der Geschmack sich nicht nur pur hören lässt. Zieh ihn dir hereingecrossed mit Acid Jazz. Das hier ist Poa Jazz, Hip-Hop, Crossover. Stopp, komm, Baby, komm, bevor der Song, bei dem der Beat straight on and on geht. Stopp, stopp, stopp, du weißt, es geht hier ab. Hier kommt der Geschmack. Du ziehst hier rein den Shit, der geht so heiß über den Filter direkt rein in dein Bewusstsein. Du kannst immer noch ab im Club zu Jazzy, Hip-Hop und sagst und fuck. Warum hab ich das nicht früher schon mal gemacht? Du hörst es immer wieder, aus jeder Richtung auf dem Speaker. Mit German Rap, beweg dein Ass. Nimm noch nen Zug, Mann, der geht direkt bis in die Blutbahn. Oh, das hört sich gut an. Du bist dabei, in Full Effect. Nimm noch ein Test vom Hip-Hop-Jazz-Projekt. Fühlst du es, der Jazz bis hier drin? Was machen wir denn jetzt mit der Ukraine? Rechtsbruch, Unterdrückung, Verhaftungen, müssen wir dazu nicht endlich mal was sagen? Was soll man dazu sagen? Man kann der Ukraine keinen Vorwurf machen. Das hat man eben manchmal vor so einem großen Turnier. Was hat man? Na, Menschenrechtsverletzungsfest.